Schweizer Bahnhof. Ja, meinst du Messi oder Ronaldo? Das ist mir so egal. Es wird Zeit, dass das einmal ein Afrikaner wird. Meinetwegen. Vielleicht hast du recht. Didier Drogba, Weltfußballer des Jahres. Das hört sich für mich einmal gut an. Drogba spielt aber nicht mehr. Ja, schon. Aber du weißt ganz genau, was ich meine. Achtung! Rot! Da hinten ein Imbiss in Bullen. Es ist mitten in der Nacht. Ich weiß, aber es ist rot. Seit wann bleibst du mitten in der Nacht stehen, wenn es gar keine Autos gibt? Polizei! Ja, aber die sind doch beschäftigt. Warte einfach. Tu mir den Gefallen. Kollege, schau mal da drüben. Die haben uns gesehen. Es werden ja immer mehr. Die kommen, die wollen was von uns. Hey, Saif! Wo willst du denn hin? Nicht in der Bahn! Grazia! Warte, Saif! Hier! In den Hauseingang! Saif! Er rennt zum Park. Da müsst ihr mit dem Auto erst einmal reinkommen! Stehen bleiben! Ihr habt ja noch eiliger als ich. Kopf! Fuck! Scheiße, hau ab! Sorry! Ich hab ihn! Pass auf, ja? Sie kommen! Hier rüber! Hab ihn! Scheiße! Die Tür ist offen. Das ist gut. Illegal. Hörspiel nach dem Roman von Max Annas. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Kojo? Kojo, was ist los? Bist du in Schwierigkeiten? Linde, du musst mich abholen. Bist du verrückt? Weißt du, wie spät es ist? Klar, weiß ich. Ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Am Girlie. Am Girlie? Oh Gott. Weißt du, wie weit es ist? Ja, weiß ich. Was ist los? Du bist so leise. Wo bist du genau? In einem Haus. Ecke Kuvri-Görlitzer. Du musst kommen. Schick mir eine Nachricht, wenn du da bist. Beifahrertür offen. Und pass auf die Bullen auf, okay? Ja. Aber warum fragst du nicht Marie? Die ist auch müde. Aber sie wohnt wenigstens fast um die Ecke. Weil du weiß bist. Can't hold a lion on a leash. Wohin? Zu Jeanette? Jeanette kann mich gerade nicht gebrauchen. Bin in Moabit in der Bruchbude unterm Dach. Eine Steckdose und eine Dachluke. Aber Matratze und Klo hat sie mir verschafft. Na, immerhin. Kunststück. Immobilien sind ihr Job. Das Haus steht seit ein paar Jahren leer. Wird gerade saniert. Top saniert. Du kannst im Hinterhaus bleiben. Da wohnte mal ein Wachmann wegen den Hausbesetzern. Soll auch niemand wissen, dass ich da wohne. Kein Licht. Ach, wohnst du sozusagen schwarz? Wie? Ah, aber ihr seid noch zusammen. Sind wir. Und sie lässt dich nicht zu sich in die Wohnung? Ab und zu. Kannst du mich etwas anderes fragen? Also, Moabit. Und sei ein bisschen vorsichtig. Es muss ja nicht jeder sehen. Muss niemand wissen, dass hier wer übernachtet ab und zu. Ja? Ah, gegenüber ist Licht. Dann hat die Blonde wieder frei. Dann kann ich ja schön zuschauen, wie sie sich eincremt, parfümiert, hübsch macht. Ah, sie ist nackt, bei voller Beleuchtung. Sie kann mich ja nicht sehen. Hier ist ja dunkel. Das Haus ist leer. Oh, sie ist nicht allein. Oh la la, das ist neu. Ich schiebe eine Nummer. Nee, jetzt nicht. Aber, hey, was passiert da? Hör auf, lass den Quatsch. Lass sie in Ruhe, lass das sein. Der bringt die um. Polizei. Ich muss die Polizei! Hilfe! Nein! Quatsch! Da! Jetzt ist das Licht aus! Ich muss rüber! Die braucht Hilfe! du blind? Oh, oh, sorry. Pass doch auf. Diese Bewegung. Schultern nach vorn, dann das Bein. Wie ein Raubtier. Hallo? Guten Abend. Was suchen Sie hier? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, nein, nein. Und dieser Wagen. Foto, Kocho. Foto. Am heutigen Morgen wurde in Moabit eine 31-jährige Frau tot in einer Wohnung aufgefunden. Nach ersten Verlautbarungen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Über die Identität der jungen Frau ist bislang nichts bekannt. Na, konntest du noch ein bisschen schlafen? Nee, nicht wirklich. 2 Stunden, mehr ging nicht. Ach, viel los heute. Also, ab in die Küche. Du wirst Kartoffeln stampfen, bis dir die Arme wehtun. Super. Hallo, Marie. Hallo, Kojo. Ist wohl eng geworden letzte Nacht, he? Linda hat ein bisschen erzählt. Razzia im Görlitzer Park? Ich war mit Saif unterwegs. Dem Syrer? Er kommt aus Afghanistan. Ah ja, sicheres Herkunftsland, ja. Wir steigen aus dem Bus. Da sind 2 Polizeiwagen. Kein Auto, aber es ist rot. Du machst es automatisch falsch. Gehst du rüber, halten sie dich an. Bleibst du stehen, sieht es auch komisch aus. Dann war da plötzlich eine ganze Armee. Saif hat die Nerven verloren und ist weggerannt. Und warum ausgerechnet in den Park? Keine Papiere? Residenzpflicht? Ja. Nein. Was weiß ich, was er gedacht hat. Es geht los. Rohkost, 5er Tisch, zum Warmwerden. Okay, let's walk. Lion on a leash. Scheiße! Kojo! Lion on the leash! Kontrolle! Schwarzarbeit! Scheiße! Das hat gerade noch gefehlt! Kojo, hau ab! Hinten raus! Lauf zu hart! Hey Kojo! Hier ist im Kühlschrank. Hallo Huff! Auch 1. Ja. Hi, Isa! Was ist los, Kojo? Bist du verfolgt? Du bist so außer Atem. Nein. Zollkontrolle im Bistro. Und so viel durcheinander. Wegen der Razzia letzte Nacht sind wir alle eingesperrt. Ich weiß. Ich war mit Saif. Er ist verschwunden seitdem. Der taucht schon wieder auf. Wäre nicht das erste Mal. Hey, oder hat Jeanette dich rausgeschmissen? Notstand? Nein. Es ist... Da ist... Mir ist was ganz Schlimmes passiert. So was... Oh Joe, was ist los? Raus damit. Ich habe gesehen, wie einer eine Frau umgebracht hat. Was? Was ist los? Scheiße, wo? Faschus. Du bist entkommen? Also... Eine Afrikanerin. Jetzt sag schon. Keine Schwarze. Nein, eine Deutsche. Mhm. Vielleicht. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Erzähl. Mein Dachboden in Moabit. Ich stehe da am Fenster und mache ein Bier auf. Wie die Polizei mitteilt, fiel die 31-jährige Tote in Moabit einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Es soll sich um die Prostituierte Dunja El handeln. Die Polizei bittet um Hinweise, wie die Tote den Abend und die Nacht verbracht hat. Und dann? Ich bin runtergelaufen. Du hast ihn aufgehalten. Aber dann, er hat nicht mal Papiere. Wie soll er den aufhalten? Ich habe ihn gesehen. Wir sind uns an der Tür begegnet. An der Haustür? Von dem Haus. Wo die ermordet worden ist, oder wie? Ja, dann habe ich gesehen, wie er weggefahren ist. In einem Sportwagen. Und dann? Hast du die Polizei gerufen? Hat dich jemand gesehen? Nein, vielleicht. Eine junge Frau, die kam gerade ins Treppenhaus. Die konnte mich kaum erkennen. Oh, Charlie, das ist schlecht, weil du bist schwarz. Naja, aber wie viele Afrikaner mit Hertha-T-Shirt gibt es in Berlin? Hallo, Kojo, alles okay? Alles okay. Hey Leute, Zeitvertreib. Ich brauche das Gratin. Die kommen nur einmal im Jahr. Dann hast du es erstmal rum. Und? Neuigkeiten von deinem Freund? Nee, nix. Immer noch verschwunden. Ach, wie kommst du eigentlich an den? Eine Party. Es war spät und wir hatten dasselbe Problem. Lieber warten, bis es hell ist. Wegen der Polizei. Ich bin jedenfalls froh, dass sie dich nicht erwischt haben. Alles okay. Ich auch. Ich auch. Im Fall der 31-jährigen Frau, die gestern Morgen in einer Moabiter Wohnung tot aufgefunden wurde, handelt es sich um die Prostituierte Dunja L. Ein Sprecher der Polizei erklärte, dass sie erschlagen und Opfer ihrer schweren Kopfverletzungen wurde. Kojo, du bist nicht bei der Sache. Was ist los? Ich bin todmüde. Oh, was macht mein kleiner Liebling denn so müde? Vielleicht hast du ja von fremden Tellern genascht. Jeanette, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Und der weite Weg nach Moabit. Och, armer kleiner Schoko. Das müssen wir ändern. Ich schlafe da nicht so gut. Die Matratze ist dünn. Du musst auch nicht mehr dorthin. Versprochen. Hoch und heilig. Aber erst muss ich noch mal weg zu einem Termin. Von Saif. Bin wieder in der Heimat. Wir sehen uns bei Haff. Expensive SEN, John Obi Mikkel und Didier Drogba. Was kann daran falsch sein? Chelsea! Im Ernst? Es ist Chelsea, Mann. Es ist schlechter Fußball. Ihr könnt ja woanders hingehen. Das ist ein freies Land. Anders als das Land, wo du herkommst. Saif, oder? Hey, Kojo. Ein Bier? Hallo, Haff. Schau mal, wer hier ist. Saif! Bruder! Da bist du wieder. Alles okay? Oh, Baba. Warum? Ja, okay. Ich bin wieder in Sachsen. Offiziell. Und du so? Sachsen. Sachsen ist nie okay. Oh, Isa. Du hast dich auf ein Schale geworfen. Willst du heiraten? Nadelstreifen. Ich habe Passfotos machen lassen. Zu Hause, die mögen mich im Anzug. Europa, du verstehst. Aber Kojo, der sollte eigentlich heiraten. Und damit legal werden? Naja, kannst du oder kannst du nicht? Nicht so einfach. Solange ich studiert habe, war alles gut. Duldung, Ehe, aber nach der Scheidung, alles weg. Du warst verheiratet? Ich war jung und ein Idiot. Sander war die Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben. Alle formalen Probleme mit einer Unterschrift gelöst. Und mit einem Versprechen. Und sie war gut im Bett. Kannst du nicht einfach noch einmal heiraten? Man braucht eine Frau. Ich bin ja illegal, weil Sandra sich hat scheiden lassen. Schon seit 3 Jahren. Hat sie es gewusst, dass du dann illegal wirst? Natürlich. Und warum? Kein Job, kein Geld. Was weiß ich. Was hast du gemacht? Alles Mögliche. Aushilfsjobs. Und wenn du Vater wirst? Ja, dann vielleicht. Ja, und was mit Jeanette? Jeanette ist ganz nett, aber auch schon ganz schön alt. Mindestens 50. Hey, immerhin hat sie dir eine Bude verschafft. Eine Bruchbude? Aber warum? Was will sie von mir, außer Sex? Marie, die wär's. Klug und schön. Afrikanerin, aber mit deutschem Pass. Super, da musst du nicht zum RRW-Gelände. Der Heiratsmarkt ist sowieso nichts für mich. Warum? Hast du es aufgegeben, oder wie? Die Bullen wissen längst, warum da so viele schwarze Männer abhängen. Du meinst, die suchen gar nicht nach Drogen? Die suchen Illegale, weil da so viele Afrikaner sind. Da haben sie die beste Chance, dass sie auch welche finden. Die sind schlauer, als ich dachte. Unterschätze nie deinen Feind. Hat schon Clausewitz gesagt. Clausewitz? Hatte nicht. Ja, stimmt, aber du musstest drüber nachdenken. Ich bin Maler, du bist Historiker. Wieso machst du eigentlich nichts daraus? Wenn nicht hier, dann zu Hause. Wer braucht schon einen Historiker aus Ghana? Ich bin kein Flüchtling. Und ich werde nicht verfolgt. Ich bin hier, weil ich hier leben will. Weißt du, was das heißt? In einer Familie, in der jeder nichts als Geld und Geschäfte machen will, sagt der Älteste zu seinem Vater, dass er Geschichte studieren möchte. Das ist wie Selbstmord. Außerdem hatte ich in Ghana eine deutsche Freundin, Diplomatentochter. Und da hast du Deutsch gelernt? Habe ich beschlossen, nach Deutschland zu gehen. Aber die nimmt doch keinen aus Ghana auf. Schon lange nicht mehr. Ja, ich hatte einen togolesischen Pass. Auf deinen Namen? Gekauft. Ah. Warst du immer der Maler Issa aus dem Senegal? Maler bin ich erst hier geworden. Aber ich war immer Issa aus dem Senegal. Und immer legal. Glückspilz. Du kennst Wörter. Kojo. Schneidest du mir bitte gleich die Kartoffeln fürs Gratin? Aber sei sparsam mit dem Käse. Klar, mache ich. Guten Morgen, mein Freund. Hey, Isa, Hier, schau mal in die Zeitung. Tote Prostituierte im Moabit. Polizei ermittelt in alle Richtungen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Tatort in der Nacht von Sonntag auf Montag ein junger Mann gesehen. Er ist vermutlich afrikanischer Herkunft und soll zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Zur Tatzeit trug er ein blaues T-Shirt mit einem Hertha BSC-Logo. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Mein Handy! Das Foto! Hier! Isa, schau mal! Das ist er! Zeig her! Den müssen die suchen! Baba Moshallah, gar nicht so schlecht. Du kannst ja richtig gut malen. So. Gelernt ist gelernt. Also, ich meine, das ist nicht ganz falsch. Nase, Kinn, obwohl der Bart, die Stirn auch. Ja, wenn das in der ganzen Stadt aushängt, kriegen wir ihn. Wie? Die. Und was willst du dann tun? Abwarten, bis sie ihn kriegen? Was sonst? Polizei? Liebe Polizei, verfolgt mal besser den und lasst mich in Ruhe. Freundliche Grüße, euer Kojo. So? Polizei? Auf keinen Fall. Die fangen ja gerade mal an. Irgendwann beginnen sie richtig. Richtig zu suchen, wenn es bald nicht einen Hinweis gibt. Bruder, du bist Afrikaner. Was Besseres kann dir noch gar nicht passieren. Du meinst, ich bin nicht der Einzige, der in Gefahr ist. So wie am Girlie. Du ziehst auch andere mit rein. Denk darüber nach. So. Ich muss jetzt auch los, Männer. Geht mal raus. Muss auch mal schlafen. Und ich muss mich verstecken. Na, am besten unsichtbar. Meine Luft auflösen. Das liebe ich. Mitten in der Nacht und irgendwo sind die Bullen. Also ich nehme jetzt einfach mal den Nachtbus. Da sind sie schon. Nicht rennen jetzt. Nicht rennen. Egal, was du tust. Stehen bleiben! Sofort! Cops! Scheißweiße! Haut ab! Pass auf! Und ich hab ihn! Fuck! Hier rüber! Sofort! Nein, nein! Sofort stehen bleiben! Stehen! Die jagen Faschos! Verdammt! Was machen wir? Du musst weg! Wir müssen weg! Na, dann eben zurück! Ganz ruhig! Und rüber! Zum Friedhof! Schnell! Wie? Was? Ich brauche deine Klamotten! Sofort! Warum? Kleidertausch! Los, rüber! Die suchen keine Coach und Nadelstreifen! Morgen, Marie! Aha! Sind Sie immer noch hinter dir her, Kojo? Nix. Aha. Wir kümmern uns nur. Du kannst uns helfen. Ich hab dir doch erzählt. Du hast? Klar, Mädchen erzählen sich solche Sachen. Also, hier steht, Ermittlungen gehen weiter. Aber Sie haben keine Ahnung, wen Sie suchen. Vor allem, dass Sie den Falschen suchen. Wenn Sie überhaupt Interesse am Richtigen haben. Und wenn Sie tatsächlich glauben, dass du es warst? Wenn sie nur auf den richtigen Tipp warten? Ich hab gedacht, du kannst uns helfen. Du kennst dich doch aus mit digital. Mhm. Kojo hat ein Foto. Sportwagen. Nicht billig. Das Kennzeichen nicht ganz. Berlin und dann H&T. Und ein Aufkleber am Heck. Weiß und rot. Sehr kleine Buchstaben. Ja, zeig mal her. Gibt's ein besseres? Da ist ja mehr von seiner Karre drauf als von ihm selbst. Ist das der Typ? Hast du ihn gesehen? Nicht richtig. Boah, mehr kann man leider nicht rausholen. Und der Aufkleber? Kann man den vergrößern? Okay, Moment. Da! Da ist was! So, besser krieg's nicht hin. Bibelbau? Könnt ihr das lesen? Wir bauen... Das Berlin des 21. Jahrhunderts. Ah, das haben wir gleich. Sekunde. Et voilà! Babybau Friedrichshain, Storkower Straße. Hier sind sogar ein paar Fotos. Ältere Herren im Zwirn. Hier, das ist der Seniorchef, ein gewisser Kurt Holzinger. Schau mal, Kojo, ist er das? Keine Ahnung. Wie genau hast du ihn denn gesehen? Etwa so. Wow, wer hat das denn gemacht? Issa ist Maler. Er kann zeichnen. Und was machen wir mit dem Bild? Das... stellen wir jetzt ins Netz. Teilt das Bild bitte alle. Sexualverbrecher, er hat mich angegrapscht und festgehalten in Moabit gegen Mitternacht. Wer kennt ihn? Das entspricht nicht unbedingt den Tatsachen. Wenn's der Wahrheitsfindung dient? Ha, da, fluppt schon. Hier werden Sie niemand mehr finden. Die BB Bau existiert nicht mehr. Nur noch ein alter Aktenschrank im Flur. Das können Sie ja selber sehen. Kick mal, der scheiß Neger wird wach. Die heißen jetzt Schwarzafrikaner. Scheiß drauf. Dass der sich überhaupt hier hochtraut. Er ist gekommen, um was zu klauen. Aber nicht mit uns. Aber hier gibt's noch nichts zu holen. Ja, aber das wusste der doch nicht. Und was machen wir jetzt mit dem? Nicht? Wie nicht? Ja, sollen wir die Bullen rufen? Ja, natürlich nicht. Wir sind hier nicht in der Datsche. Hier kann man keinen vergraben. Gib ihm mal noch eine. Kojo, das sieht ja böse aus. Arschlöcher! Alle! Brutal! Das waren Rassisten. Ja? Ja, ich komme. Wie der mich angesehen hat. Der hätte mich am liebsten umgebracht. Hey, ich werde im Laden gebraucht. Ruh dich aus. Nachher gehen wir spazieren, ja? Naja, und immerhin wissen wir, dass diese Baufirma nicht mehr existiert. Da können wir uns um andere Dinge kümmern. Ach ja, und der Poster läuft gut. Über 5000 Shares. Gut, ne? Und du ruhst dich schön aus. Klar? Sie hat wir gesagt. Also, ich frag mich ja schon, warum wir uns engagiert haben. Meinst du das? Die Akten hier. Warum sollte sich jemand für die interessieren? Vielleicht liegt ja hier noch was rum, was wertvoller ist. Geld? Die lassen hier doch kein Geld rumliegen. Aber wenn's kein Geld ist... Hey, schau dich nicht immer um. Sie sind nicht hinter dir her. Also, sie sind schon hinter dir her, aber sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, dass du es bist, den sie suchen. Und wenn sie es wüssten, dann wären sie dir in diesem Moment trotzdem nicht auf der Spur, weil sie ja nicht wissen, dass du gerade mit mir unterwegs bist. Klar? Ja, ja. Ich habe schon richtig Verfolgungswahn. Kojo, da kommst du durch. Was bleibt dir auch anderes übrig? Willst du dich stellen? Liebe Polizei, ich bin unschuldig. Du stehst unter Verdacht und du bist illegal. Im besten Fall schicken sie dich wieder nach Hause. Willst du das? Niemals. Ich bin hier, weil ich hierher wollte. Und ich will hier bleiben. Schon aus Stolz. Vor mir selbst. Wozu habe ich Deutsch gelernt? Was sprecht ihr eigentlich daheim? Ja, alles Mögliche. Französisch, Bambara, Baole. Meine Eltern wollten, dass wir Deutsch sprechen, als wir nach Berlin gezogen sind. Aber wenn ich heute bei meiner Mutter bin, dann rede ich Französisch. Ja, bald ist nochmal ganz allein. Dann will sie nach Hause zurück. Und du? Deine Familie? Alle in Ghana? Ich bin der Einzige, der gegangen ist. Uns geht's gut zu Hause. Der hat richtig Geld. Und warum bist du gegangen? Weil ich wollte. Geschichte studieren. Intuition. Meine Familie fand das bescheuert. Ghana kannte ich. Ich wollte mal in Europa leben. Mit Visum und Geld kein Problem. Mit Ehe auch nicht. Ohne wird's schwer. Ja, und jetzt? Will ich immer noch in Europa leben. Hast du denn Kontakt zu deiner Familie? Ab und zu. Die sagen, komm zurück. Aber was soll ich in Ghana? Als Historiker, nach fast 10 Jahren hier. Mein Deutsch ist so gut wie mein Englisch. Was anderes habe ich hier nie geredet. Außer manchmal mit Huff. Aber die könnten dir helfen. Klar. Mein Bruder hat sofort Arbeit für mich. Und das ist blanker Hohn. Pures Mitleid. Ich müsste meine Niederlage eingestehen. Sie wissen ja nicht, dass ich illegal bin. Was war mit der deutschen Staatsbürgerschaft? Ich war kurz davor. Ziemlich kurz. Und warum hat sich deine Frau dann scheiden lassen? So ist Sandra eben. Gehen wir zurück? Ja, gehen wir zurück. Ach, sieh noch mal. Ich sag doch, hier werden sie niemand mehr finden. Nur noch einen alten Aktenschrank. Die BB Bau existiert nicht mehr. Arbeit. Also, Aktenschleppen war noch nie mein Ding. Auftrag vom Chef, also mecker hier nicht rum und bring sie raus zum Wagen. Wir hätten den Neger die Kisten schleppen lassen sollen. Das wollen wir doch mal sehen, Freunde. Ich kann das gar nicht mehr. Und außerdem bin ich hier total falsch. Und jetzt auch noch Polizei. Linde, du musst mir helfen. Du bist illegal und stiehlst Autos? Was, wenn sie dich kriegen? Haben sie ja nicht. Warum nicht? Intuition. Deine Intuition bringt dich nach Accra. Willkommen daheim. Werde nicht zynisch, Linde. Du weißt, dass ich Gründe habe, mich für diese Akten zu interessieren. Und jetzt? Du musst den Wagen verstecken. Ich? Wo? In deiner Garage ist genug Platz. Dann ist er weg von der Straße und dich schicken sie nicht nach Accra. Okay, okay. Und was mache ich mit dem Ding? Was weiß ich? Verkaufen. Und die Akten? Die werde ich lesen. Vielleicht finde ich darin irgendetwas, das mir hilft. Und dann? Wegschmeißen. Was weiß ich? Oder verkaufen. Gib mir den Schlüssel. So, dann eine Rechnung, ein Gutachten, noch eine Rechnung, noch ein Gutachten, selbe Firma, Hopp-Bapp-Bä. Rechnungen, Gutachten, Baumaterial, immer Hopp-Bapp-Bä. Und was für Summen? Und immer derselbe Name. Holzinger. Im Todesfall der Prostituierten Dunja L. hat die Polizei noch immer keine Spur des Tatverdächtigen. Die Identität des Mannes, der als dunkelhäutig beschrieben worden war und der in der Tatnacht in der Nähe des Tatorts gesehen wurde, ist nach wie vor unbekannt. Hopp-Bapp-Bä. Öde Gegend. Pförtner und Schranke. Alles eingezäunt. Du kommst da so einfach nicht rein, Kojo. Immer noch keine Rede davon, dass auch jemand anderes gewesen sein könnte. Ja, aber wir hatten Erfolg, Kojo. Du glaubst es nicht. Über 12.000. Wow. Kann ich sehen? Anna hat den Post gelöscht. Warum? Ich kann das nicht alles beantworten. 1.000 Leute stellen Fragen. Es hat sich verselbstständigt. Zum Glück ist sie nicht unter ihrem richtigen Namen angemeldet. So, lasst uns überlegen. Was wollen wir? Die Bullen sollen den Mann festsetzen und ihn anklagen. Und die Suche nach mir aufgeben. Wir müssten erst einmal rauskriegen, wer der Mann überhaupt ist. Genau. Diese Rumrennerei bringt uns nicht weiter. Wir brauchen sowas wie einen Plan. Also, was haben wir? Das, was du gesehen hast? Genau. Er ist so groß wie ich. 1,80? Vielleicht ein bisschen größer. Er hat sich zur Seite gedreht, als wir uns begegnet sind. Er ist sehr gepflegt. Die Nase hat einen kleinen Höcker. 3-Tage-Bart. Aber das kann sich alles verändern, wie die Haare. Wie alt? Älter als ich, schätze ich. Ein bisschen. Die Klamotten? Teuer. Und das Auto. Sehr teuer. Sechsstellig. Wie kommt man an so viel Geld? Russenmafia? Nee. Bauindustrie reicht. Guck mal, da ist der Aufkleber und die Etage im Friedrichshain. Da ist Geld genug. Wir sind nicht sicher, dass die Baufirmen etwas mit dem Mann zu tun haben. Aber dass er für Sex bezahlt. Na gut, er geht zur Prostituierten. Das ist nicht viel. Was noch? Das Einzige, was wir gut kennen, ist sein Gesicht. Die Zeichnung. Aber was können wir noch damit machen? Wir können sie aufhängen. In Moabit, Friedrichshain, in Charlottenburg. Und warten. Irgendwas wird dann schon passieren. Aber der Mörder hat mich genauso gut gesehen. Was wird der tun? Wahrscheinlich nichts. Der wird nicht gesucht. Der kann sich zurücklehnen und zuschauen, wie ein Unschuldiger gejagt wird. Ich komme mir vor wie ein Gefangener. Kann ich erstmal hierbleiben? Hallo? Hallo? Du hast mich vergessen. Nein, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe geschlafen. Wenn du geschlafen hast, hast du nicht an mich gedacht. Das tut mir leid. Wirklich. Wirklich? Ja. Tut mir wirklich leid. Aufgelegt. Hier, du musst dir das ansehen. Was? Ein Phantombild von dir. Das soll ich sein? Nee, das bedeutet, verhaften Sie alle schwarzen Männer, die Sie in Berlin auftreiben können. Ja, wie findest du es? Gut getroffen? Keine Ahnung, wer sich davon etwas verspricht. Die Frau im Hausflur konnte mich doch gar nicht richtig sehen. War viel zu kurz. Ja, Sie haben einen Hinweis auf einen Afrikaner und lassen alle anderen liegen. Deutsche Gründlichkeit. Ja, aber was sollen Sie dann machen, wenn Sie nichts anderes haben? Wie sollen Sie sonst Ihren Mörder suchen? Geschweige denn finden. Jetzt verteidigst du schon die Bullen. Ach. Denkst du, die würden nach dir suchen, wenn sie eine bessere Spur hätten? Ganz sicher bin ich mir da nicht. Hey, komm mal her. Das war doch nur ein Scherz. Wir haben eine Verabredung, okay? Okay? Ja. Ja, ja. Ja? Die Plakate sind fertig. Kommst du mit? Kleben? Ganz legal ist das ja nicht, oder? Illegal sozusagen. Also, nicht rennen, nicht umblicken. Ganz cool, unverdächtig. Zwei von uns sind schwarz. Da denkt jeder, das hat was mit Musik zu tun. Die ganze Stadt ist vollgekleistert mit so Plakaten. Und das Motiv ist ein Gesicht. Also los. Andere 31-Jährige haben ein Zuhause. Werden nicht gesucht. Schlafen mit gleichaltrigen Frauen. Andere 31-Jährige sind schon tot. Und der Typ im Glaskasten kann uns nicht sehen? Nicht, wenn wir am toten Winkel stehen. Kameras? Keine gesehen. Moabit machen wir aber dann ohne dich. Auf jeden Fall, das ist viel zu gefährlich. Wir bringen dich nach Hause und... Ach so, hier. Adressen aus dem Handelsregister. Alles, was ich zur BB-Bau und Hoba-B gefunden habe. Holzinger ist da übrigens mit im Boot. Dieser Zettel. Die Adresse der BB Bau. Und die Adresse von Holzinger. Feinste Gegend. Also los. Dieser Golf. Ah. Sectec Security. Kenn ich doch. Hey, das gibt es doch nicht. Das ist der Sportwagen. Duck dich. Der darf dich nicht sehen. Aber das, der Aufkleber. Jetzt habe ich ihn. Das ist er. Und das Kennzeichen. BHT1347. BHT1347. Jetzt habe ich ihn. Also war das mit den Plakaten ganz umsonst? Wahrscheinlich. Aber wir haben ihn ja. Fast. Ja, fast. Und jetzt? Wir wissen noch nicht so viel. Wir haben das Kennzeichen. Kann man da den Inhaber rausfinden? Wir brauchen seinen Namen. Ich frag Anna mal. Ich muss mich jetzt umziehen, meine Schicht. Viel los heute. Zwei gegen ein. Das war nicht gut. Ja, Herr Holzinger. Sich den Wagen unter dem Arsch wegstehlen zu lassen. Gutes Personal bekommt man nicht leicht heutzutage. Bei Sektec haben wir damit ständig Probleme, Herr Holzinger. Ja. Ich will diesen Kerl, aber ohne großes Aufsehen. Ja, Herr Holzinger. Er wohnt im Moabit, das weiß ich. Also dann? Und diese Akten. Nicht, dass sie Dritten in die Hände fallen. Da sind ein paar delikate Einzelne. Sie verstehen. Natürlich, Herr Holzinger. Ja, kein Problem. Vertrauenswürdig müssen Sie sein. Aber ich bitte Sie, Herr Holzinger. Scheiße. Jeanette. Schon wieder vergessen. Hallo? Kojo? Ja? Ich möchte, dass du nicht mehr kommst, Kojo. Jeanette. Wir sind nicht mehr zusammen. Ich will dich nicht mehr sehen. Jeanette? Hallo? Na? Irgendwas Besonderes, Marie? Oh, gibt's Schlimmeres. Oh. Trinkgeldschwemme heute Abend. Hey, Kutscho. Ich muss ihn anrufen. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Dieser Schwarze, was der sich einbildet. Wie kommt er auf meine Spur? Und zu unserer Adresse? Und was hat er gesehen? Wie kommt er überhaupt in dieses Haus? Und die Polizei weiß nichts. Angeblich. Warum hat die sich gewehrt, die blöde Kuh? Ich hab doch bezahlt. Gut bezahlt. So oft habe ich gar nicht zugeschlagen. Das bisschen Nasenblut. Kojo? Kojo, da lungert ein Typ vor dem Bistro rum. Vielleicht ja derselbe wie bei Huff. Ruf mich an. Bitte ruf mich sofort an. Oh, neue Frisur. Kompliment, Herr Holzinger. Ein ganz neuer Typ. Ja, mein Vater wird's freuen. Der Bart hat ihm immer schon gestunken. Er hat ja ständig was zu mäkeln. Sicher wird über den Mäcki meckern. Was denn da schon wieder für ein neuer Tick? Über den Mäcki meckern. Sie können Witze machen, Herr Holzinger. Nach Moabit? Ich hab frei. Wegen dem Schwarzafrikaner. Der Neger? Mhm. Der ist im Moabit? Chef meint, er hätte genau gewusst, wo er da ran wollte letzte Woche. Der hat wohl nach was gesucht. Dieses Schwein. Genau. Und Chef meint, wir sollen sehen, dass du das diesmal nicht wieder versaust. Wie meinst du das? Nichts Genaues weiß man nicht. Du holst mich ab, ja? Du holst mich ab. Ja. So. Schlüssel in den Briefkasten. Das war's. Au revoir, Jeanette. Er kommt. Jetzt wieder auf dem Weg zurück zu dem Haus. Okay. Ich will nicht, dass er da wieder rauskommt. Klar? Geht klar. Und rufen Sie mich an, wenn es soweit ist. Da komme ich vorbei. Keine Lederjacke weit und breit. Verfolgungswahn, Kojo. Kojo, da lungert ein Typ vor dem Bistro rum. Vielleicht ja derselbe wie bei Huff. Ruf mich an. Hier war die mit dem Wagen, hä? Ja, hätte doch jedem passieren können. Und? Was ist jetzt der Plan? Er kommt. Wir warten auf Anweisung. Wir können doch mit ihm ins Haus. Nee. Da ist er. Los, verstecken. Sobald er im Haus ist, rufe ich Holzinger an. Wo bist du? Moabit. Schon wieder? Jeanette hat mich rausgeworfen. Warum? Kann ich dir das später erzählen? Ja, kein Problem. Du musst vorsichtig sein. Hm. Versprochen. Ich rufe dich morgen wieder an. Ja. Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Oder zwei. Hey! Lass das! Lass das sein! Ah! Meine Hand! Du Sau! Meine Hand! Wenn du nicht... Komm, mach Platz! Mann, gib doch mehr Druck, verdammte Mann! Jetzt darfst du nicht schon wieder entkommen! Mach! Eins ist sicher. Hier kommt der nicht mehr raus. Scheiße! Sackgasse! Wer sind die? Sektek! Die mit den Bomberjacken. Das heißt auch BB Bau. Und das heißt Holzinger. Holzinger Junior. Also los. Erster Stock. Das Fallrohr. Vorsicht. Alles nass. Springen. In den nächsten Hof. Nicht so hoch. Nicht schwierig. Schon da. Die Hoftür. Abgeschlossen. So. Einfach rausgehen. Ruhig, Kocho. Ich bin nur einer, der das Haus verlassen will. Na, Benz. Oh, Scheiße. Die Frau. Das ist er. Das ist der Mann. Das ist er. Der Mann da. Der in dem Hertha-Shop. Was ist los? Der. Ja. Stehen bleiben. Bleib nicht stehen. Rausgeschmissen hat sie Kojo, diese Kuh. Janet? Soll er doch froh sein. Das hat eh nicht gepasst. Aus der Wohnung. Willst du, dass er hier bleibt? Hast du was dagegen? Also für kurz. Ach, grinst nicht so, da ist nix. Für kurz ist okay. Wann kommt er? Ich habe noch nicht gefragt. Er ist wieder morbid in diesem Haus. Keine gute Idee. Hallo? Kojo? Was gibt's? Hallo? Oh, unterbrochen. Da ist er! Verdammt! Die Lederjacken! Stehen bleiben! Scheiße! Verstecken! So eine Scheiße! Weg! In der U-Bahn! Doof ist er nicht. Geduld! Irgendwann reagieren die komisch, rennen und fallen auf. Er geht nicht ran. Er ist weg. Wie? Er ist weg. Weggelaufen. Und warum habt ihr ihn nicht aufgehalten? Weil er so schnell ist. Und wohin? Letzte Bahn Richtung Stadtmitte. Wann? Dem Moment, ich hab die nächsten Haltestellen schon abgedeckt. Bis Mitte und Zoo. Wobei, Zoo glaube ich nicht. Zu viel los. Ihr werdet in Berlin doch wohl noch einen Schwarzen finden. Wissen Sie, wie viel es von denen da gibt? Ich fahr nach Stadtmitte. Bleibt an ihm dran und kümmert euch um den Rest. Ohne Panne. Mist. Überall Lederjacke. Also weiter. Weitergefahren? Naja, hier ist er nicht. Ich denke, er wird umsteigen wollen. Wohin? Na, zu seinen Mädels. Gott, wo ist der Tor? Na also. Fahrausweise bitte, Fahrscheinkontrolle. Ausgerechnet ja. Jetzt. Ja, danke. Cottbuser Tor. Mal den Fahrausweis bitte. Hallo. Hallo, den Fahrausweis. Jetzt nicht. Sag mal. Hey. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Kojo, wo bist du? Ich stehe vor dem Haus in Moabit und ich habe kein gutes Gefühl. Guten Morgen, Kriminalpolizei. Eine Frage. Haben Sie diese Person hier vielleicht schon einmal gesehen? Hier? Hier in der Gegend? Ja, genau. Nein, sicher nicht. gut. Danke für Ihre Hilfe. Gerne. Wo ist Kujo? Da, der haut ab! Mist! Hey. Alles dicht! Bleib stehen! Scheiße! Festhalten! Ah, er verschwindet! Komm, das ist Sache der Polizei! Mich. Wer? Alle! Kontros! Bullen! Bomber! Alle! Hä? Da! Was? Scht! Da kommt einer! Kujo! Scht! Was? Der! Diese Bewegung! Das ist er! Schulter nach vorn! Dann das Bein! Holzinger! Er war hier. Wer? Der Mörder. Ich habe ihn gesehen. Wie das denn? Ich denke, die Kontros sind hinter dir her. Oh, Scheiße. Wo bist du denn jetzt hin? Ich wollte zu dir nach Hause. Okay, das ist gut, das ist gut. Bei uns kannst du dich verstecken. Ich komme gleich. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Ich sag Anna Bescheid. Ah, zu spät für die U-Bahn. Scheiße. Okay, also Nachtbus. Da, da ist er. Wir haben ihn. Jetzt kriegen wir die Sau. Hier spricht die Polizei. Bleib sofort hier. Sofort hier bleiben. Ja. Gut so. Das legt sie ab. Schwein gehabt. Das ist vielleicht ein Wetterchen, junge Frau, oder? Da muss man froh sein, wenn nicht irgendwelche Scherzkekse einem auch noch einen leeren Kinderwagen vor die Kühlerhaube schieben. Da muss man mächtig auf die Bremse steigen. Besser, wenn dann keine Leute im Bus sind. Also, schön festhalten. Nur ein paar Kratzer, Herr Wachmeister, nicht schlimm. Hallo? Sorry, kurzer beruflicher Talk. Ich war gerade auf dem Weg zum Meeting. Seid ihr an ihm dran? Da sind ein paar Hooligans, die dem Schwarzen hinterherlaufen. Kontrolleure. Von der Bahn. Wir sind Kontrolleure. Ja, ist gut. Jedenfalls sind wir denen auf der Spur. Da mischt ihr euch erstmal nicht ein. Die Polizei ist auch hinter dem Kerl her. Versuchen Sie nicht, die Kollegen zu übertrumpfen. Aber wenn Sie die Gelegenheit haben, ihn zu schnappen, dann tun Sie es. Sie wissen, dass es nicht ganz leal ist, ja? Ihr habt ihn zweimal entwischen lassen. Dafür werden Sie nicht bezahlt. Ich muss hier noch was mit der Polizei klären, da komme ich nach. Entschuldigung, Herr Wachmeister, tut mir leid, aber das war ganz dringend. Wie gesagt, nur der Scheinwerfer, ein paar Kratzer. Nicht schlimm. Diese Irren. Da, da, schon wieder. Überholen viel zu schnell. Dann sind sie weg. Gleich wieder da. Macht euch vom Acker. Ach, Pestbeul. Marie! Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause, im Bus. Wo bist du? In der Hasenheide. Der Eingang zum Park. Was für eine Hasenheide? Oh, Scheiße. Hä? Da ist ein Golf. Wenn das die Sektik ist, Marie. Was mache ich? Die Bullen oder die Bomber? Hohenstaufenplatz. Ich finde den hier nicht im Gebüsch. Ich komme jetzt zurück. Wir sind mittendrin, Chef. Aber keine Spur. Polizei? Ja, ist auch hier. Aber nicht wegen dem, oder? Ich muss mal pinkeln. Okay. Ja, klar, Chef. Wir nehmen Nebenwege. An den Ausgängen ist Polizei. Verstanden. Da kriegen wir den nicht vorbei. Hey, nicht, dass du einen Junkie triffst. Was ist denn das? Hey. Achtung. Pass auf, lauter Schwarze! Hey! Scheiße! Wie spinnt ihr denn? Ab! Scheiße! Weg da! Wie komme ich denn hier wieder raus? Marie, es ist alles umstellt! 2 links zum Baumarkt. Es gibt da einen versteckten Ausgang am Hermannplatz. Oh, da stehen die doch sicher auch. Nur an den Ausgängen. Da geht ein Weg zum Parkplatz vom Baumarkt. Da tauchen sie garantiert zuletzt auf. Du musst es versuchen. Ich komme dahin. Viel los heute. Straßensperren überall. Die suchen einen Schwarzen. Ganz schöner Aufwand, meine Herren. Anna? Ja? Kannst du zum Hermannplatz kommen? Wir brauchen das Auto. Nee, frag nicht. Komm einfach, ja? Kote braucht unsere Hilfe. Okay, ich komm. Da ist er. Marie? Kujo! Da ist Kujo. Hey, Kujo! Anhalten, bitte anhalten, schnell! Setzen Sie sich bitte wieder, Fräulein. Das ist zu gefährlich, wenn ich plötzlich bremsen muss. Ich darf ja auch gar nicht. Wir sind ja gleich Endstation. Was? Ach so. Entschuldigung, das war ein Irrtum. Kein Problem. Naja, bei dem Wetter, und dunkel ist es auch, da sind alle Katzen grau. Ja, Chef, beinahe. Was heißt hier beinahe? Hier sind ein paar Afrikaner, die machen Ärger. Da hinten ist er. Einer von uns ist hinter ihm her. Wo? Genau, Hasenheide, Hermannplatz, die Ecke. Da vorne. Und Verstärkung kommt. Da ist er. Wir haben ihn. Da ist er. Ich komme. Kujo, wo bist du? Hi. Ja? So, junge Frau, Endstation. Hey, was ist das? Sehen Sie das? Was ist da? Da hat einer verprügelt. Die haben einen in der Mangel. Eine Schlägerei. Das ist keine Schlägerei. Tatsächlich, die haben einen in der Zange. Einen Schwarzen. Scheiß Faschos. Die schlagen ihn ja tot. Das ist Kujo. Pass auf, Mensch, pass doch auf. Hey. Bremsen. Ach, du Arsch. Licht an! Fahr dann irgendwo anders! Was macht der denn? Scheiße! Hey, Kujo! Verdammte Scheiße! Kujo! And even when we fall, carry on through the highs and the lows, where the wind may blow, where the wind may blow. Illegal. Hörspiel nach dem Roman von Max Annas. Es sprachen Kujo, Jerry Quarteng, Linde, Lena Stolze, Marie, Dela Dabulamansi, Anna, Lisa Hirdina, Hoff, Prinz Kuhlmann, Issa, Elvis Clausen, Holzinger, Barnaby Metzschrat, sowie Christian Gaul, Max Urlacher, Aykut Kajacik, Verena von Beer, Reza Projerdi, Taifun Bademsoy und viele andere. Musik James Reynolds, Ton und Technik Andreas Stoffels und Sonja Rebel, Regieassistenz Beate Becker, Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018.